Seligman gelang es, diese Hunde zu dekonditionieren, von ihrer erlernten Hilflosigkeit zu befreien. Und das ist das eigentlich Wichtige, nicht nur für die armen Hunde. Es zielt auf den Kern dessen, was ich dir in diesen Briefen klarmachen möchte. In den folgenden Briefen werde ich dir anhand weiterer Beispiele aus der Wissenschaft die Ideen aufzeigen, die deine Wahrnehmung prägen. Und ich möchte dir Wege aus dieser Konditionierung zeigen. All das wird jedoch erst nachvollziehbar, wenn man den schöpferischen Tanz der Wahrnehmung verstanden hat. Wichtig ist, dass du mich hier nicht falsch verstehst. Ich will nicht, wie es während der 80er Jahre in der Phase der blinden Begeisterung für alternative Heilweisen manchmal geschehen ist, behaupten, dass jede Kleinigkeit, die dir widerfährt, durch etwas verursacht ist, was du getan hast. Bei diesem Moralisieren kommt am Ende heraus, dass beispielsweise ein Krebskranker denkt, ich habe Krebs, weil ich etwas getan habe, und wenn ich nur wüsste, was es war, könnte ich es bereinigen und dadurch Heilung finden. Durch dergleichen werden kranke Menschen nur noch mehr gequält. Die Frage ist vielmehr, über was für ein Ich reden wir? Wer oder was tanzt hier den schöpferischen Tanz der Wahrnehmung? Wohl kaum dieses kleine bisschen Bewusstsein, das, wie wir im vorigen Brief gesehen haben, häufig nicht einmal an unseren ganz gewöhnlichen Tätigkeiten beteiligt ist. Kurzum, es geht offenbar vieles in uns vor, wovon wir nichts wissen. Wir reagieren häufig auf emotionale Anstöße, ohne zu wissen warum, ohne uns die Bedeutung unserer Wahrnehmungen klarzumachen. Wir weichen vor etwas als bedrohlich Empfundenem zurück oder gehen auf etwas Verlockendes zu, bevor wir auch nur bewusst registriert haben, dass es bedrohlich oder verlockend ist. Wir spüren die Eigenschaften unserer Welt, der Dinge, der Menschen, und oft handeln wir danach, ohne uns unserer Gefühle und Reaktionen bewusst zu sein. Der Glaube, dass wir rationale Wesen seien oder sein sollten, die alles nach logischen Gesichtspunkten tun, ist wie vieles andere ein reines Hirngespinst. Aber wir können uns durchaus besser kennenlernen. Die emotionalen Reaktionen und unbewussten Deutungen, die wir uns angewöhnt haben. So können wir allmählich Verbindungen zwischen Kopf und Herz schaffen und dann als ganzer Mensch auf unsere Welt reagieren. Dazu müssen wir allerdings unsere gesamte Erfahrung direkt betrachten. Unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Körperempfindungen, unsere Art und Weise, unsere Wahrnehmungen zu interpretieren und auf sie zu reagieren. Das kann zum Beispiel durch die Achtsamkeitsgewahrseinsübung geschehen. Deshalb soll morgen von dem die Rede sein, was Meditierende über den Wahrnehmungsprozess herausgefunden haben.